știu. Zähne wie Sterne bei Nacht kommen sie raus. Im Glas auf dem Nachttisch, da ruhen sie sich aus. Zähne wie Sterne, was sein muss, muss sein. Kommt morgens die Sonne, kommen sie wieder rein. Kommt morgens die Sonne, kommen sie wieder rein. Vorbei mit der Diät, weil's Essen wieder geht. Statt Suppengrün mit nix gibt's Burger mit Pommes frites. Und bis zum Abend dann bin ich ein Strahlemann. Ich strahl, wohin ich geh. Doch dann kommt das Adieu. Ihr lieben Zähne mein, ihr lasst mich jetzt allein. Zähne wie Sterne, bei Nacht kommen sie raus. Im Glas auf dem Nachttisch, da ruhen sie sich aus. Zähne wie Sterne, was sein muss, muss sein. Kommt morgens die Sonne, kommen sie wieder rein. Kommt morgens die Sonne, kommen sie wieder rein. Zähne wie Sterne, bei Nacht kommen sie raus. Im Glas auf dem Nachttisch, da ruhen sie sich aus. Zähne wie Sterne, was sein muss, muss sein. Kommt morgens die Sonne, kommen sie wieder rein. Kommt morgens die Sonne, kommen sie wieder rein. Sie